Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 108, an Schiller. Bald werde ich Sie wiedersehen, denn meine Reise nach Frankfurt hat nicht statt. Die Frau von Stahl wird wohl noch vor mir aufwarten. Die Abschrift ist bald fertig. Haben Sie denn etwa Humboldt ein Wort wegen des Quartiers gesagt? Es wäre gar artig, wenn ich sein Stübchen beziehen könnte, da im Schlosse die Fußtapfen des Militärs sobald nicht auszulöschen sind. Ich bin mit Herz, Sinn und Gedanken nur an dem Roman und will nicht wanken, bis ich ihn überwunden habe. Leben Sie recht wohl und denken mein bei Ihren Arbeiten und grüßen die liebe Frau. Eisenach, den 16. Oktober 1795, G.